Eines Abends wartete Hall im Restaurant Poodle Dog vergeblich auf John Gray, mit dem er sich dort zum Essen verabredet hatte. Später hatten sie wie üblich ins Theater gehen wollen. Aber John Gray kam nicht. Und um 7:30 kehrte Hall, einen Stoß Zeitschriften unter dem Arm und mit der Absicht, bald zu Bett zu gehen, ins Hotel St. Francis zurück. Eine Frau ging vor ihm her auf den Fahrstuhl zu. Ihre Art zu gehen kam ihm vertraut vor, und so holte er tief Atem und eilte hinter ihr her. »Grunja«, sagte er leise, als sich der Fahrstuhl in Bewegung setzte. Sie sah ihn überrascht an. Ihre Augen waren voller Unruhe. Schon hatte sie seine Hand ergriffen, drückte sie zwischen den ihren und klammerte sie an ihr wie hilfesuchend fest. »Winter«, stieß sie leise hervor, »du bist es. Deswegen bin ich in St. Francis gekommen. Ich hatte so gehofft, dich hier zu finden. Ich brauche dich so sehr. Onkel Sergius ist verrückt, völlig verrückt. Er hat mir befohlen, meine Sachen für eine lange Reise zu packen. Morgen reisen wir mit dem Schiff ab. Er hat mich gezwungen, das Haus aufzugeben und in ein Hotel unten in der Stadt zu ziehen. Er versprach mir, später ebenfalls dorthin zu kommen oder mich sonst morgen früh an Bord des Dampfers zu treffen. Ich habe Zimmer für ihn reservieren lassen. Aber irgendetwas bahnt sich an. Er trägt sich mit einem furchtbaren Plan, das weiß ich. Ich habe ein möbliertes Haus ganz oben auf Rincon Hill gemietet. Und nun hat sich Vater während der letzten paar Tage im Haus betätigt. Nachdem alles für unsere Reise nach Honolulu gepackt war, hat er heute das Gepäck an Bord des Dampfers schaffen lassen und mich in ein Hotel geschickt. Ich verstehe zwar nichts von Sprengstoffen, sondern habe aus Büchern nur eine verschwommene Vorstellung davon, aber trotzdem ist mir klar, dass er überall im Haus Sprengladungen gelegt hat. Er hat im Keller gegraben. Er hat auch Löcher in die Wände des großen Wohnzimmers geschlagen und sie wieder verputzt. Ich weiß, dass er hinter den Trennwänden Kabel gezogen hat, und ich weiß auch, dass er heute alles dafür vorbereitet hat, ein Kabel vom Haus bis zu einem Gebüsch auf dem Grundstück in der Nähe des Gartentors zu legen. Wahrscheinlich kannst du erraten, was er vorhat. In diesem Augenblick fiel Hall ein, dass John Gray nicht zu ihrer Theaterverabredung gekommen war. »Heute Nacht passiert etwas«, fuhr Grunja fort. »Mein Onkel hat die Absicht, sich mit mir später im St. Francis zu treffen oder aber morgen auf dem Dampfer. Bis dahin...« Aber Hall, der darüber nachgedacht hatte, was er als nächstes zu tun hätte, zog sie am Arm mit sich. »Bis dahin«, erklärte er ihr, »müssen wir auf Rincon Hill sein. Er wird sie umbringen, und das müssen wir verhindern.« »Wenn nur er nicht umgebracht wird«, murmelte sie, »diese Feiglinge, diese Feiglinge!« »Entschuldige, meine Liebe, aber es sind keine Feiglinge. Es sind mutige Männer. Und sie sind die liebenswertesten, wenn auch sonderbarsten Kerle unter der Sonne. Kennt man sie erst einmal, muss man sie einfach gern haben. Es ist schon zu viel gemordet worden. Aber sie wollen doch meinen Vater töten. Und er will sie umbringen«, erwiderte Hall. »Vergiss das nicht. Alles geschieht auf seinen Befehl hin. Er ist völlig übergeschnappt. Und die anderen sind ebenso verdreht wie er. Komm, beeilen wir uns. Jetzt versammeln sie sich alle in dem vermienten Haus. Wir können sie noch retten. Oder ihn, wer weiß.« Rincon Hill, früher einmal das beste Wohnviertel von San Francisco, erhebt sein Haupt verkommener Vornehmheit aus dem Dreck und Gedränge des großen Arbeiterghettos, das sich südlich der Market Street ausbreitet. Am Fuß des Hügels bezahlte Hall den Taxifahrer, und er und Grunja gingen die sanfte Steigung hinauf. Obwohl es noch früh am Abend war, erst etwa 9:30, waren nur wenige Menschen unterwegs. Als sich Hall zufällig einmal umblickte, bemerkte er eine vertraute Gestalt, die gerade den Lichtkreis einer Straßenlaterne durchquerte. Er zog Grunja in die Häuserschatten der Nebenstraße und wartete. Sie hatten nicht umsonst gewartet, denn bald darauf sah er Haas in dem für ihn charakteristischen, leichtfüßigen, katzenähnlichen Gang vorbeigehen. Sie setzten ihren Weg fort, blieben ein gutes Stück hinter ihm, und als sie ihn auf der Anhöhe angelangt, im Licht der nächsten Straßenlaterne über einen niedrigen, altmodischen Eisenzaun setzen sahen, stieß Grunja Hall verstohlen und vielsagend an. »Das ist das Haus, unser Haus«, flüsterte sie. »Pass auf! Er kann sich nicht vorstellen, dass er in seinen Tod geht.« »Ich kann es mir auch kaum vorstellen«, flüsterte Hall voller Skepsis zurück. »Meiner Ansicht nach gehört Mr. Haas zu den Typen, die sehr schwer umzubringen sind.« »Aber Onkel Sergius ist sehr vorsichtig. Er hat, soviel ich mich erinnere, noch niemals etwas verpfuscht. Er hat alles gut vorbereitet. Und sobald dein Mr. Haas durch diese Eingangstür tritt...« Sie brach hier ab. Hall hatte ihren Arm ungestüm ergriffen. »Er geht nicht durch diese Eingangstür, Grunja. Pass auf, er schleicht nach hinten.« »Es gibt keinen Hintereingang«, sagte sie. »Der Hang fällt dort in einer Steilwand bis zum nächsten Garten ab, mehr als 10 Meter tief. Er wird also wieder nach vorn kommen. Es ist ein sehr kleiner Garten.« »Er hat etwas Bestimmtes vor«, murmelte Hall, als die dunkle Gestalt wieder in Sicht kam. »Aha, Mr. Haas, Sie sind ein ganz Gerissener. Sieh mal, Grunja, jetzt ist er in das Gebüsch neben dem Gartentor gekrochen. Ist das die Stelle, bis zu der das Kabel verlegt ist?« »Ja, es ist das einzige dichte Gebüsch, in dem sich ein Mensch verstecken kann. Aber da kommt jemand. Ob das noch einer der Mörder ist?« Hall und Grunja warteten den Mann nicht ab, sondern gingen am Haus vorbei bis zur nächsten Ecke. Der Mann, der aus der anderen Richtung gekommen war, bog zu Dragomilows Haus ein und stieg die Stufen zur Tür hinauf. Sie hörten, wie sie nach einer kurzen Weile geöffnet und wieder geschlossen wurde. Grunja bestand darauf, Hall zu begleiten. Es sei ihr Haus, erklärte sie, und sie kenne jeden Winkel. Außerdem habe sie noch den Schlüssel, und so brauchten sie nicht zu klingeln. Der Eingang war erleuchtet, so dass die Hausnummer deutlich zu erkennen war. Und sie gingen rasch an den Büschen vorbei, hinter denen sich Haas verbarg, schlossen die Eingangstür auf und traten ein. Hall hängte seinen Hut auf einen Kleiderhaken und zog die Handschuhe aus. Hinter der Tür rechts war leises Stimmengewirr zu hören. Er drehte den Türknauf und trat von Grunja gefolgt ein. Jäh brach das Gespräch ab. Und 7 Männer, die es sich in dem Zimmer bequem gemacht hatten, blickten den beiden Eindringlingen entgegen. »Hören Sie, Hall«, rief Harkins offensichtlich gereizt, »Sie sollten aus dieser Sache herausgehalten werden. Und wir haben Sie auch herausgehalten. Trotzdem sind Sie hier. Noch dazu, verzeihen Sie, mit einer Fremden.« »Wenn es nur an Ihnen gelegen hätte, wäre ich bestimmt ausgeschlossen geblieben«, antwortete Hall. »Aber wozu diese Geheimnistuerei?« »So lauteten die Befehle des Chefs. Er hat uns gebeten, hierher zu kommen. Und da wir seinen Anweisungen gehorchten und Sie davon nicht informiert haben, bleibt uns nur der eine Schluss, dass er es war, der Sie benachrichtigt hat.« »Nein, keineswegs«, rief Hall lachend. »Aber Sie könnten uns eigentlich zum Sitzen auffordern. Dies, meine Herren, ist Miss Constantine. Dies die noch überlebenden Mitglieder des Mordbüros, mit Ausnahme von Mr. Haas.« »Das ist Vertrauensbruch«, rief Lycoville zornig. »Hall, Sie enttäuschen mich.« »Sie sind sich über einiges noch nicht ganz im Klaren, Freund Lycoville. Dies ist Miss Constantines Haus. In Abwesenheit Ihres Vaters sind Sie alle Ihre Gäste.« »Uns wurde zu verstehen gegeben, es sei Dragomilows Haus«, entgegnete Starkington. »Das hat er uns gesagt. Wir kamen alle allein, und da wir doch hier zusammengetroffen sind, können wir nur daraus schließen, dass wir uns weder in der Straße noch in der Hausnummer geirrt haben.« »Es läuft aufs Gleiche hinaus«, antwortete Hall mit einem nachsichtigen Lächeln. »Miss Constantine ist Dragomilows Tochter.« Schon waren Grunja und Hall von den anderen umringt und alle streckten ihr die Hand hin. Sie aber legte ihre Hand auf den Rücken und trat einen Schritt zurück. »Sie wollen meinen Vater töten«, sagte sie zu Lycoville gewandt. »Ihnen kann ich unmöglich die Hand geben.« »Setzen Sie sich doch bitte in diesen Sessel«, antwortete Lycoville, der ihr von Starkington und Gray unterstützt einen Sessel herantrug. »Es ist uns eine große Ehre, die Tochter unseres Chefs. Wir wussten nicht, dass er eine Tochter hat. Sie ist uns willkommen. Jede Tochter unseres Chefs ist uns willkommen.« »Aber Sie wollen ihn doch töten«, wiederholte sie ihre Anschuldigungen. »Sie sind Mörder.« »Wir sind Freunde. Sie können es uns glauben. Wir verkörpern eine Freundschaft, die höher und tiefer ist als Leben und Tod. Meine Liebe, das Menschenleben ist ein Nichts. Es ist etwas ungemein Winziges. Das Leben. Unser Leben ist nichts weiter als ein kleiner, unwichtiger Stein auf dem Spielbrett der gesellschaftlichen Evolution. Wir bewundern Ihren Vater. Wir respektieren ihn. Er ist ein großer Mann. Er ist, oder richtiger, er war unser Chef. Und dennoch wollen Sie ihn ermorden. Aber auf seinen Befehl hin. Nun setzen Sie sich doch bitte.« Lykovis Bemühungen hatten insofern Erfolg, als sie sich in den Sessel sinken ließ. Ihren Freund, Mr. Hall, fuhr er fort, lehnen Sie doch auch nicht als Freund ab. Sie bezeichnen ihn nicht als Mörder. Und doch war er es, der das Honorar von $50,000 für das Leben Ihres Vaters eingezahlt hat. Wie Sie sehen, hat er bereits unsere Organisation zerstört. Aber wir machen ihm deshalb keinen Vorwurf. Er ist unser Freund. Wir achten ihn, weil wir ihn als einen wahren Mann kennen, als einen ehrenwerten Mann, als einen Mann, der zu seinem Wort steht, als einen Moralisten von nicht geringen Graden. Grunja senkte den Kopf und hob abwehrend die Arme, um ihrer Verwirrung und Verzweiflung Ausdruck zu verleihen. »Es ist unmöglich, Ihnen zu widerstehen, nicht wahr?« rief Hall frohlockend und beugte sich über sie. »Es ist das Chaos des entfesselten Denkens«, antwortete sie hilflos. »Es ist die verrückt gewordene Moral.« »Das habe ich dir doch gesagt«, erwiderte er. »Sie sind alle verrückt. Genauso verrückt wie dein Vater. Und auch genauso verrückt wie du und ich, soweit wir von ihrem Denken angesteckt sind. Und was hältst du jetzt von unseren liebenswerten Mördern?« »Ja, was halten Sie von uns?« Hanover sah sie über seine Brille hinweg strahlend an. »Ich kann nur sagen«, antwortete sie, »dass Sie gar nicht danach aussehen, ich meine, wie Mörder. Was Sie betrifft, Mr. Lugoville, so will ich Ihnen jetzt die Hand geben. Ich werde Ihnen allen die Hand geben, falls Sie mir versprechen, diesen Versuch aufzugeben, meinen Vater zu töten.« »Es liegt noch ein langer Weg vor Ihnen, Miss Constantin, bis Sie zum Licht emporsteigen können«, warf ihr Hanover bedauernd vor. »Töten? Töten?« rief Lykovil erregt. »Warum immer diese Angst vor dem Töten? Der Tod ist nichts. Nur die Tiere, die Geschöpfe des Sumpfes, fürchten den Tod. Meine Liebe, wir haben den Tod überwunden. Wir sind vollkommen Intelligenzen, die Gut und Böse kennen. Uns fällt es nicht schwerer, getötet zu werden, als selber zu töten.« »Wer hätte denn noch niemals eine Mücke zerdrückt?« rief Starkington. »Wer hat noch nicht mit der weit ausholenden Bewegung einer von Fleisch, von getötetem ernährten Hand einen so wunderbaren, einen so empfindsamen und zarten Flugapparat vernichtet? Sollte im Tod etwas Tragisches liegen, dann denken Sie an die Mücke, an die zerquetschte Mücke, an dieses schwerelose, zauberhafte Flugwunder, das zermalmt und zerquetscht wurde, wie es noch niemals einem Flieger widerfahren ist, nicht einmal McDonald, der 15.000 Fuß tief fiel.« »Hören Sie, meine Herren«, mischte sich nun Grunja ein, »wozu sind Sie eigentlich hier? Ich meine nicht im Universum, sondern in diesem Haus. Ich lasse alles gelten, was Mr. Hanover so anschaulich gesagt hat. Ganz offensichtlich ist es Unrecht, eine Mücke zu zerquetschen. Wie aber können Sie dann im Namen der Vernunft Ihre Anwesenheit hier mit der Moral, die Sie mir gerade auseinandergesetzt haben, in Einklang bringen, wo Sie es doch auf einen grausamen Mord abgesehen haben?« Alle redeten durcheinander und versuchten, etwas Versöhnliches zu sagen. »Ich bitte um Ruhe«, brüllte Hall sie an, wandte sich dann Grunja zu und befahl energisch: »Grunja, hör auf! Du bist schon angesteckt. In 5 Minuten bist du ebenso schlimm wie sie. Feuerpause für alle Argumente, meine Herren. Schluss damit. Vergessen Sie das Ganze. Wenden wir uns dem Nächstliegenden zu. Wo ist der Chef, Miss Constantins Vater? Sie sagten, er hätte Sie gebeten, hierher zu kommen. Warum sind Sie hier? Um ihn zu ermorden?« Hanover wischte sich die Stirn, noch völlig erschöpft von seinen leidenschaftlichen Gedankenausbrüchen, und nickte. »Das ist unsere wohldurchdachte Absicht«, erklärte er ruhig. »Selbstverständlich ist Miss Constantins Anwesenheit sehr störend. Ich fürchte, wir werden Sie bitten müssen, sich zurückzuziehen. Sie sind ein Ungeheuer, Sir«, versicherte sie dem freundlichen Gelehrten ernst. »Ich bleibe hier. Und Sie werden meinen Vater nicht umbringen, das versichere ich Ihnen.« »Warum ist denn dann der Chef nicht hier?« fragte Hall. »Weil noch etwas Zeit ist. Er hat uns angerufen, selber mit uns gesprochen und gesagt, er würde sich hier in diesem Zimmer um 10 Uhr mit uns treffen. Jetzt ist es fast 10.« Hall warf einen Blick auf seine Uhr. Auf ihr waren es nur noch einige Sekunden bis 10 Uhr. Noch bevor diese Sekunden abgelaufen waren, öffnete sich die Tür und Dragomilow trat ein. »Ich begrüße Sie, meine lieben Freunde und Brüder«, sagte er mit seiner monotonen, gleichmäßigen Stimme. »Wie ich sehe, sind Sie alle hier, mit Ausnahme von Haas. Wo ist Haas?« Die Mörder, die nicht zu lügen vermochten, starrten einander seltsam verlegen an. »Wo ist Haas?« wiederholte Dragomilow. »Wir wissen es nicht genau.« »Ja, nicht genau«, begann Hawkins zögernd. »Nun, ich weiß es. Und zwar genau«, unterbrach ihn Dragomilow. »Ich habe Ihre Ankunft von einem Fenster im oberen Stockwerk aus beobachtet und Sie alle erkannt. Auch Haas ist gekommen. Er liegt jetzt im Gebüsch innerhalb des Zauns auf der rechten Seite des Weges und genau 1,32 Meter von der unteren Angel des Tores entfernt. Ich habe es neulich ausgemessen. Glauben Sie, dass ich das beabsichtigte?« »Wir haben uns gehütet, Ihre Absichten im Voraus zu erkennen, verehrter Chef.« Hannover sprach salbungsvoll, jedoch schien er das Logische in seinen Worten besonders unterstreichen zu wollen. »Wir haben Ihre Einladung und Ihre Anweisungen sorgfältig erörtert und waren einmütig zu dem Schluss gelangt, dass wir keinen Wortbruch und keinen Vertrauensbruch begingen, wenn wir Haas seinen Posten draußen anwiesen. Entsinnen Sie sich nicht Ihrer Anweisungen?« »Genau«, erklärte Dragomilow. »Warten Sie, bis ich Sie selber noch einmal durchgegangen bin.« Während einer halben Minute des Schweigens ließ er in Gedanken seine Anweisungen an sich vorüberziehen und dann löste sich die Starre seines Gesichts und wich fast einem Strahlen der Genugtuung. »Sie haben recht«, verkündete er. »Sie haben völlig korrekt gehandelt. Aber jetzt, meine lieben Freunde, sind alle unsere Pläne durch das Eindringen meiner Tochter und jenes Mannes, der Stellvertreter auf Zeit in ihrer Organisation ist und von dem ich hoffe, dass er eines Tages mein Schwiegersohn wird, zunichte gemacht.« »Was ist das Ziel Ihres Plans?« fragte Starkington hastig. »Sie zu vernichten«, rief Dragomilow lachend. »Und das Ziel Ihres Plans war, Sie zu vernichten«, gab Starkington zu. »Und wir werden Sie vernichten. Wir bedauern Miss Constantines Anwesenheit ebenso wie die Mr. Halls. Sie kamen uneingeladen. Sie können sich natürlich zurückziehen.« »Ich denke nicht daran«, rief Grunja. »Sie alle sind kaltblütige, unmenschliche, mathematische Ungeheuer. Dies ist mein Vater. Und mag ich auch abgründiger Urschlamm sein oder alles, was Sie nur wollen, aber ich denke nicht daran, mich zurückzuziehen. Und Sie werden ihm nichts antun.« »Sie müssen mir in dieser Angelegenheit auf halbem Weg entgegenkommen«, bat Dragomilow. »Lassen Sie uns das diesmal in Betracht ziehen, da wir auf beiden Seiten Fehler gemacht haben. Ich schlage einen Waffenstillstand vor.« »Einverstanden«, erklärte Starkington. »Ein Waffenstillstand von 5 Minuten. Während dieser Zeit darf kein offenkundiger Gewaltakt unternommen werden und niemand das Zimmer verlassen. Wir würden uns gerne drüben beim Flügel miteinander besprechen.« Die Mörder zogen sich in den hinteren Teil des Zimmers zurück und begannen im Flüsterton miteinander zu sprechen. »Komm«, raunte Grunja ihrem Vater zu, »du brauchst nur durch die Tür zu treten und kannst fliehen.« Dragomilow lächelte nachsichtig. »Du verstehst noch immer nichts«, sagte er freundlich, lächelte und scherzte, bis die Mörder zurückkehrten. Wie zuvor war auch jetzt Starkington der Wortführer. »Wir haben beschlossen«, erklärte er, »dass es unsere Pflicht ist, Sie umzubringen, verehrter Chef. Wir räumen Ihnen 1 Minute Zeit ein, in der Sie davonlaufen können. Sobald die verstrichen ist, machen wir uns an unsere Arbeit. Wir bitten auch unsere beiden ungebetenen Gäste, sich innerhalb dieses Zeitraumes zurückzuziehen.« Grunja schüttelte energisch den Kopf. »Ich bin bewaffnet«, rief sie drohend, zog eine kleine automatische Pistole hervor und verriet ihre mangelnde Erfahrung dadurch, dass sie nicht entsicherte. »Es tut mir leid«, entschuldigte sich Starkington, »aber trotzdem müssen wir unsere Aufgabe durchführen. Falls nicht etwas Unvorhergesehenes dies verhindert«, meinte Dragomilow. Starkington sah seine Kollegen an, die ihm zunickten, und erklärte, »Selbstverständlich, falls nicht etwas Unvorhergesehenes. Und hier hätten wir das Unvorhergesehene«, unterbrach ihn Dragomilow ruhig. »Sie sehen meine Hände, mein lieber Starkington. Sie sind waffenlos. Noch einen Augenblick, bitte. Sie sehen das Buch, auf dem meine linke Hand ruht. Hinter diesem Buch befindet sich an der Hinterwand des Regals ein Knopf. Durch einen einzigen festen Stoß drückt das Buch gegen den Knopf. Dieses Zimmer ist ein ganzes Dynamitlager. Brauche ich noch mehr zu erklären? Ziehen Sie einmal den Teppich beiseite, auf dem Sie stehen. Ja, so ist es richtig. Nun heben Sie die lockere Diele an. Sehen Sie die Dynamitpatronen, die dort nebeneinander liegen? Sie sind alle angeschlossen. Höchst interessant, murmelte Hanover und blickte durch seine Brille auf das Dynamit hinunter. Der Tod auf so einfache Weise herbeigeführt. Nichts weiter als eine heftige chemische Reaktion. Eines Tages werde ich mich, wenn ich die Zeit aufbringe, eingehender mit dem Studium von Sprengstoffen befassen. In diesem Augenblick wurde Hall und Grunja bewusst, dass die philosophischen Mörder tatsächlich den Tod nicht fürchteten. Ihr Körper war, wie sie behaupteten, für sie nicht wichtig. Die Liebe zum Leben durchsetzte nicht ihre Überlegungen. Sie kannten nichts weiter als die Liebe zum Denken. »Das haben wir natürlich nicht geahnt«, versicherte Gray, Dragomilov. »Aber wir befürchteten, was wir nicht ahnten. Deswegen haben wir Haas draußen aufgestellt. Uns konnten sie entkommen, aber nicht ihm.« »Ach ja, da fällt mir etwas ein, Kameraden«, sagte Dragomilov. »Ich habe noch ein Kabel bis zu der Stelle im Garten gelegt, wo Haas jetzt auf mich lauert. Ich hoffe nur, dass er nicht versehentlich auf den Knopf drückt, den ich dort versteckt eingebaut habe. Sonst gehen wir alle, samt unseren Theorien, in die Luft. Wie wäre es, wenn einer von Ihnen hinausginge und ihn hereinholte? Und während wir gerade dabei sind, wollen wir uns auf noch einen Waffenstillstand einigen. Unter den gegenwärtigen Umständen sind Ihnen die Hände gebunden.« »Sieben Leben für eins«, rief Harkins. »Mathematisch betrachtet ist das abstoßend. Und wirtschaftlich betrachtet ist es katastrophal«, räumte Breen ein. »Angenommen«, fuhr Dragomilov fort, »wir schließen den Waffenstillstand bis 1 Uhr und Sie alle essen mit mir zu Abend.« »Wenn Haas einverstanden ist«, erklärte Elsworthy, »ich gehe ihn gleich holen.« Haas war einverstanden. Und nicht anders als jede andere Gesellschaft von Freunden verließen sie gemeinsam das Haus und nahmen einen Elektrobus in den oberen Teil der Stadt.